war der 28. Juni 1914. Ich bin durch die Zeit gereist. Mr. Mackenzie hat mit seiner Tat diese Welt dem Untergang gemeint. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Zeitreisender. Ich sorge dafür, dass bereits vergangene Ereignisse nachträglich korrigiert werden. Sie haben das Raumzeit empfindlich gestört. Das hat funktioniert. Verschwunden. Ich befand mich in einer großen Halle. Dunkelblaue Haut. Es handelt sich also um eine erneute Zurechtweisung aufgrund der Bürde, die ich zu tragen habe. Dulga? Zwei paar rot-gelb glühende Augen bohrten sich wie Laserstrahlen in meinen Kopf. Hey, meiner Theke gepellt. Geh dafür nach Hause. Bitte? Boah, klar, kein Thema. Millennium Crash? War gerade im Gedanken versunken. ESPN? Dann ist das ja 1999 und ich bin in New York. Wie konnten Sie mich hier eigentlich so schnell finden? Erinnern Sie sich nicht? Ich habe Ihnen doch vorsorglich in Sarajevo ein Quantensingularitätsbeigerät gegeben, falls Sie wieder reisen sollen. Ich kann mich nicht erinnern. Scheinbar bekommen die Zeitreisen Ihrem Gehirn nicht so gut. Na, das sind ja mal prächtige Aussichten. Ein Grund mehr, mich wieder in meine Zeit zurückzufrachten. Eine temporale Singularität umgibt Sie. Das könnte mit dem Grund Ihrer Zeitreise zusammenhängen. Nein. Ich kann Sie mit dem Monat nicht beeinflussen. Daher kann ich Sie auch nicht zu Ihnen nach Hause bringen. Bedeutet das, dass ich nun für immer durch die Zeit driften werde? Wir werden einen Weg finden, Mr. McKenzie. John? Hörst du mich? John, bist du es? Ihr habt einen Plan, wie ihr mich wieder zurückholen könnt? Nein, leider noch nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir deinen Körper wieder rematerialisieren können. Jetzt, da du im Computerterminal steckst. Ich bin noch nicht in einem Computer. Ich reise durch die Zeit. Ich will einen Schwank von deinen Reisen hören. Also, es war im Jahr 1976. Ich kann mich nicht entsinnen, je begegnet zu sein. Oh, ich dämlicher Eumel. Jetzt wird mir so einiges klar. Ich bin in ihrer Vergangenheit. Beziehungsweise, ich habe ihr zukünftiges Ich im Jahr 1976. So konnten sie mich und Serge so schnell finden, weil ich der es ihnen gesagt habe. Ich bin in Frankreich. Und zwar im 16. Jahrhundert. Wer ist denn eigentlich dieser Dulga? Du glaubst es nicht, aber der Kerl ist nicht mal von der Erde. Dulgas Hüfte fiel kurz erst in der Mitte raus. Seine Tarnung versagte und ich sah zum ersten Mal sein wahres Gesicht. Nein. Blaue Haut, Tätowierung auf den Schläfen, ein haarloser Schädel, rot-gelbe Augen. Es tut mir leid, dass ich dich belogen habe. Ich hätte es dir sagen müssen. Ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, wenn das hier vorbei ist. Was? Was hast du vor? Was Saudummes. Sean! Das ist eine Nacht. Ich fühle mich, als wäre ich monatelang unterwegs gewesen. Moment. Hier stimmt doch was nicht. War ich nicht eben noch in Frankreich? War es Venedig? Nein, Moment. Johannesburg ist aber auch falsch. Ah, Mist. Ich könnte schwören, dass... Aber das hier ist meine Wohnung. Und mein Bett. Sollte doch alles nur ein Traum gewesen sein? Aber warum fühlt es sich dann so falsch an? Verdammt! Schon 9 Uhr? Oh, ich komme schon wieder zu spät zur Arbeit. Hoffentlich bekommt Quecksilber das nicht mit. Mann, Mann! Was war das denn? Welcher Scherzkeks hat denn meine Tür mit einem Polizeiaufkleber versiegelt? Das kann eigentlich nur JD gewesen sein. Super. Es gibt wieder Gerede bei den Nachbarn. Na warte, JD. Das brennt zurück. So, Sean, nun schön cool bleiben. Am besten, du tust so, als wäre alles Roger. Morgen, Jacques. Moin, Sean. Sean? Ja, ja, ich bin's. Der hat ja Augen gemacht. Also wenn ich nicht mal den Pförtner überzeugen kann, muss ich mir echt Gedanken um mein Pokerface machen. Kann es sein, dass schon wieder Schlüssel verschwunden sein sollen, Monsieur Cassel? Ich kann es mir auch nicht erklären, Herr Direktor. Diese Schlampereien müssen umgehend aufhören. Guten Morgen, Herr Direktor. Über. Ja, ich glaub's ja nicht. Um Herrgotts Willen, Mr. McKenzie? Ja, ja, ich weiß, ich bin zu spät dran. Sorry. Eieiei, das gibt bestimmt noch Ärger. Der hat ja fast einen Herzinfarkt bekommen. Und unter welchem Stein ist denn Hubert hervorgekrochen? Unser Hausmeister ist doch vor einem halben Jahr verschwunden. Oder habe ich das auch nur geträumt? Ah, da hinten sind ja auch Jake und JD. Es ist nur so, dass ich es immer noch nicht glauben kann. Mir geht's doch auch nicht anders, Jade. Es ist Leute, alles frisch? Ja, ich weiß, ich bin zu spät. Was? Was? Sean? Ja, was denn? Das kann nicht sein. Okay, was ist hier los? Warum zum Teufel tut heute jeder so, als wäre ich von den Toten auferstanden? Weil du das bist, Sean. Hä? Futterst du neuerdings Magic Mushrooms zum Frühstück? Klartext, Leute. Wir waren doch gestern erst auf deiner Beerdigung. Okay, wo ist die versteckte Kamera? Es ist wahr, Mr. McKenzie. Sofern sie überhaupt der sind, für den sie sich ausgeben. Langsam bin ich echt sauer. Ich kann nicht tot sein. Es ist doch mehr als offensichtlich, dass ich leibhaftig vor euch stehe. Sean, du bist es wirklich. Ich dachte schon... Ja, ja, ist schon gut, alter Freund. Ich bin so froh, dich zu sehen. Bin ich eigentlich der Einzige, der im Moment über diese unerwartete Rückkehr enttäuscht ist? Entzückend. Bah! Also wirklich, kümmern Sie sich gefälligst um Ihre Aufgaben. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Aber wenigstens benimmt er sich wie immer. Hat nun endlich jemand die Güte, mir zu erklären, was hier gespielt wird? Ich denke, es wäre besser, wenn wir dafür in mein Büro gehen. Sie werden verstehen, wenn Sie die Bilder sehen. Letzten Freitag fand man ihre Leiche, vielleicht soll ich besser sagen, eine Leiche, die ihre zu sein schien, im Flur von Trakt 2b. Im Sicherheitsbereich? Als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, hat dieser Umstand auch die Politik nervös gemacht. Zwar wurde scheinbar nichts gestohlen, aber wir mussten sicherstellen, dass es sich nicht um die Tat eines Spions handelt. Ach, ich glaube nicht an den ganzen James-Bond-Unfug. Es wäre bei weitem nicht das Seltsamste, das ich in letzter Zeit gehört hätte. Die Überwachungskameras haben das hier aufgenommen. Leider haben wir keinen Ton und es ist nicht so viel zu sehen, wie ich gerne hätte. Ui, wer ist denn die Frau? Das wissen wir leider nicht. Sieht heiß aus. Das habe ich mir auch gedacht. Männer. Interessanter fände ich, mit wem sie redet. Man kann nur den unteren Teil eines fleckigen Laborkittels sehen. Der Blickwinkel ist sehr ungünstig. Tja, bei Blade Runner könnten wir jetzt das Bild schwenken. So cool das im Film kommen mag, ist es doch leider ausgemachter Unfug. Latscht der Kerl nicht irgendwann mal durchs Bild? Leider nein. Jetzt gehen sie beide weg. Und? Nun laufen sie hinterher. Offensichtlich hast du die beiden belauscht und dann verfolgt. Wie kommst du denn zu der Erkenntnis? Ich laufe doch ständig mit dem Rücken zur Wand durchs CERN und spähe um jede Ecke. Warum bist du denn überhaupt der geheimnisvollen Lady gefolgt? Woher soll ich das denn wissen? Ich war doch nicht dabei. Aber du bist doch auf dem Video zu sehen. Schon, ja. Ich bin das da, aber ich kann es nicht gewesen sein. Das da ist nicht mir passiert. Vielleicht verstehen Sie ja nun meinen Argwohn, Mr. McKenzie. Lass uns mal zum spannenden Teil übergehen. Dem, in dem ich ermordet werde. Das habt ihr doch sicherlich auch auf Band, oder? Hier, 2 Minuten später haben wir das. Autsch. Super. Da ich bereits blutüberströmt ins Bild falle, sieht man nicht mal, wer es war. Eventuell doch. Kurz darauf kommt ein Mann ins Bild, der die Leiche inspiziert. Er wurde sogar schon von der Polizei in Gewahrsam genommen. Na, dann bin ich mal gespannt. Da kommt er. Sieht man auch mal sein Gesicht? So ist das, jetzt. Was? Er soll mich kalt gemacht haben? Du kennst den Mistkerl? Gestehen Sie endlich! Oder wollen Sie etwa immer noch behaupten, dass das nicht Sie sind auf dem Video? Ja, doch, schon, aber... Also haben Sie Herrn McKenzie doch ermordet? Nein! Ich würde so etwas Schreckliches niemals tun. Warum denn auch? Das will ich ja von Ihnen wissen. Welches Motiv hatten Sie denn? Sie haben sich unerlaubt im CERN aufgehalten. Hat er Sie bei etwas Verbotenem erwischt? Nein! Spionage ist ein schweres Vergehen. Es wäre besser für Sie, wenn Sie mit offenen Karten spielen. Man sieht nur, wie ich nach dem Mann auf dem Boden schaue. Sie können mir kein Verbrechen nachweisen. Vielleicht sollten Sie besser mal diese ominöse Frau suchen, nach der Sie mich immer wieder fragen. Für den Moment kann ich Ihnen lediglich den Einbruch nachweisen und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Aber warten Sie nur ab. Sobald wir die Mordwaffe gefunden haben und Ihre Fingerabdrücke auf ihr finden, sind Sie fällig. Wie oft denn noch? Ich war es nicht. Er war es nicht. Sean. Nein, auf keinen Fall. Hier handelt es sich um einen Irrtum. Sie kennen den Mann also wirklich? Ja. Wer ist er und was hatte er am Institut verloren? Er heißt Dulga. Ich war einige Zeit mit ihm auf Reisen, aber ich habe ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, warum er hier war. Ich kann den Kerl so einiges nennen, aber er ist bestimmt kein Mörder. Zu so etwas wäre er nicht fähig. Da haben sich schon ganz andere Leute geirrt, Mr. McKenzie. Sie kennen den Mann nicht. Er verabscheut Gewalt. Du hast mir nie von ihm erzählt. Eigentlich schon, aber du hast es scheinbar vergessen. Die ganze Angelegenheit stinkt doch zum Himmel. Das will ich meinen. Auch die Polizei tappt noch im Dunkeln. Ja, herein. Hallo Friedrich, stimmt es, was ich gehört habe? Ist... Ach, hallo Mr. McKenzie. Da hat der Flurfunk ausnahmsweise mal recht behalten. Schön, dass Sie doch noch unter uns weilen. Hallo Professor Winter. Die Geschichten über mein Ableben sind dezent übertrieben. Kann ich fragen oder... Komisch. Der Mann auf dem Bildschirm kommt mir irgendwie bekannt vor. Das würde mich wundern, Professor. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich erst einmal bei der Polizei melden und helfen, die Angelegenheit aufzuklären. Man wird dort sicher wissen wollen, dass sie noch leben. Roger, ich mache mich direkt auf den Weg. Ich fahre dich rüber. Und du erklärst mir auf der Fahrt, was wirklich los ist. John, komm mir nicht so. Ich merke dir an, wenn du was zu verheimlichen hast. An diesem Dulga ist mehr dran, als du beim Direktor gesagt hast. Nun gut. Also, es begann in Sarajevo. Zeitreisen und Aliens? Langsam glaube ich, der Direktor hat mit seiner Vermutung recht und du bist nicht der echte Sean. Akzeptiere es einfach. Es ist nun mal so. Ich war ja kurz davor, dir die Story abzukaufen, aber zu behaupten, dass ich mit Winter zusammen als Team arbeiten würde, war dann doch zu weit hergeholt. Zugegeben, aber das Gespräch hatten wir doch schon einmal. Zwar würde deine Story manches erklären, aber... Zeitreisen sind technisch unmöglich. Erzähl mir was Neues. Sag mal, Warum ist meine Wohnungstür von der Polizei versiegelt worden? Der Mord ist doch im Zahn passiert. Der Direktor hielt es für angebracht, bis geklärt ist, ob es sich um Spionage handelt und ob du eventuell... Du hast aber nicht ernsthaft Erwägung gezogen, dass ich... Nein, natürlich nicht. Aber ich kann die Bedenken vom Chef nachvollziehen. Wenn einem so viele Politiker im Nacken sitzen, würde ich auch auf Nummer sicher gehen. So, wir sind da. Ja. Guten Tag, Herr, Korporal Müller. Auch auf die Gefahr hin, Ihre höchst spannende Partie Solitär zu unterbrechen. Schon. Jedenfalls bin ich bezüglich der Ermittlungen in einem Mordfall hier. Was Sie nicht sagen. Und Sie sind? Das Opfer. Also wenn Sie mich verarschen wollen... Bitte verzeihen Sie meinem Kollegen. Es mangelt ihm nicht nur an Benehmen. Er bevorzugt leider auch noch dramatische Auftritte. Allerdings erlaubt er sich keinen Spaß mit Ihnen. Wir sind wegen des Vorfalls im CERN hier. Sie wollen also dieser McKenzie sein? The one and only. Können wir nun mit dem zuständigen Kollegen sprechen? Ja, hallo. Ich habe hier jemanden, der darauf besteht, mit Ihnen zu sprechen. Er sagt, er hat neue Informationen im CERN-Fall. Ja. Ja. Vielleicht sollten Sie lieber selbst mit ihm sprechen. Er behauptet, das Mordopfer ins B zu sein. Ja, okay. Gehen Sie den Gang herunter. Büro 12 auf der linken Seite. Und fassen Sie nichts an. Das ging ja richtig flott für Schweizer Verhältnisse. Oh Mann, du weißt echt nie, wann du besser die Klappe halten solltest. Tu nicht so überrascht. Ich kann Ämter auch nicht leiden. Aber du machst es dir damit auch nicht gerade leichter. Büro 12. Soll ich oder befürchtest du, ich könnte mit meinem Klopfen einen internationalen Zwischenfall auslösen? Ja, du bist definitiv Sean und keine Kopie. Herein. So kann nur einer nerven. Danke. Gern geschehen. Oh, wie bitte? Ach, nein, es hatte nichts mit... Ach, egal. Sean McKenzie ist mein Name. Wachtmeister Dijon. Sean Doe. Dijon? Wie der Senf? Ein Klugscheißer, wie? Mein Kollege hat nicht zu viel versprochen. Sie wollen also von den Toten auferstanden sein? Jein. Also, das war folgendermaßen. Und so kamen wir dann zu Ihnen. Wenn Ihre Geschichte stimmt, können Sie mir doch sicher verraten, wo Sie sich die letzten Tage aufgehalten haben. Leider nicht. Meine letzte Erinnerung war, dass ich zu Bett ging und wie gewohnt morgens zur Arbeit aufgestanden bin. Das hätte aber ein Schlaf von mehr als 6 Tagen sein müssen. Es tut mir leid, aber ich habe dafür keine Erklärung. Ich bin wirklich der, der ich vorgebe zu sein. Sie haben doch meinen Perso gesehen. Und Ihre Leiche ebenso. Sie sehen dem Opfer sehr ähnlich, aber Personalausweise kann man fälschen. Was man hingegen nicht fälschen kann, ist die DNA. Und soweit wir wissen, war das Opfer Einzelkind. Was gedenken Sie nun zu tun? Zuallererst werden wir eine DNA-Probe nehmen und als Eilauftrag ins Labor schicken. Und dann? Ich werde mich um eine Genehmigung bemühen, die Leiche exhumieren zu lassen. Denn wenn der Test Ihre Identität bestätigt, muss ich wissen, wer da beerdigt wurde. Klingt vernünftig. Weiß man denn mittlerweile mehr über die Tatwaffe? Der Verdächtige trug sie zwar nicht bei sich, aber die Forensik hat herausgefunden, dass es eine solche Rohrzange gewesen sein muss. Der geschwungene Kopf und der Dorn sind charakteristisch. Hat einen deutlichen Abdruck im Schädel hinterlassen. Da wir gerade von Täter sprechen, ich verbürge mich dafür, dass Ihr Gefangener unschuldig ist. Interessant. Er besteht darauf, Sie noch nie zuvor gesehen zu haben. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber bis ich nicht sicher weiß, wer Sie sind, hat Ihr Wort keinen besonders hohen Wert. Das ist nachvollziehbar, Sean. Ja, das sehe ich ein. Gibt es denn eine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen? Vielleicht finden wir so etwas Neues heraus. Ich denke, unter den speziellen Umständen kann ich ein Treffen arrangieren. Ich muss aus Schärfste protestieren. Sie halten mich rechtswidrig fest. Sie haben keine Beweise für die Dinge, derer Sie mich beschuldigen. Lassen Sie mich! Spar dir deinen Atem, Dulger. Sie werden dir nicht zuhören. Bitte? Woher kennen Sie meinen Namen? Das wüsste ich aber auch gerne. Das glaube ich Ihnen gerne. wenn Sie uns jetzt bitte alleine lassen würden? Fordern Sie Ihr Glück nicht heraus. Wenn es nach mir ginge, würden Sie diesem Kerl in einer Zellengesellschaft leisten. War's das? Boah, ich werde noch verrückt in diesem ewig faulen und frechen Strubbel. Meinst du nicht, dass das unnötig war, Sean? John, ich will endlich wissen, was hier los ist. Und ich habe keinen Nerv, unfreundlichen Provinzbullen Rede und Antwort zu stehen. Moment. Sie heißen Sean? Wie der Mann, den ich im Institut gefunden habe? Sind Sie sein Zwillingsbruder? Ach komm schon, Dulga. Jetzt sag mir nicht, dass du mich nicht erkennst. Nein. Wir sind uns noch nie begegnet. Zumindest, wenn man die Leiche außen vor lässt. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass das Sie waren. Es kann doch nicht sein, dass wir uns jetzt schon zum dritten Mal kennenlernen. Langsam wird's lächerlich. Ich verstehe nun gar nichts mehr. Dulga, wir sind über 8 Monate lang zusammen gereist. Nein, definitiv nicht. Ich reise stets alleine. Vielleicht wärt ihr ja zusammengereist, wenn du nicht ermordet worden wärst. Das ist nicht so weit hergeholt, wie es zunächst klingen mag. Bitte? Vielleicht wurde die Zeitlinie verändert. Warst du deshalb am CERN? Wurde in den Hallen der Zeit ein Alarm ausgelöst? Nein. Das Mona meines Vaters wurde auf diesem Zeitindex im CERN aktiviert. Ich bekam den Auftrag, es sicherzustellen und zur Kongregation zurückzubringen. Mona? Das ist das Zeitreisegerät, von dem ich dir erzählt habe. Sag mal, ist es dasselbe Mona, das wir schon 1999 in New York gesucht haben? Woher wissen Sie das? Ich hatte damals keinen Erfolg, es aufzuspüren. Es war nicht gerade hilfreich, meine Situation im Orden zu verbessern. Schon gut, Dulga. Du musst nicht mehr sagen. Ich kenne Adax Terrantors Geschichte. Langsam beginne ich zu glauben, dass Sie die Wahrheit sagen. Schön, dass ihr zwei euch so gut versteht. Kann mir mal einer sagen, worum es geht? Später. Jetzt wüsste ich lieber... Ach du Scheiße! Sean, dein linker Arm ist verschwunden. Er hat recht. Was? Wie kann er... Dulga! Nun ist er wieder zu sehen. Interessant. Ist das schon öfter passiert? Nein. Haben Sie etwa eine Erklärung dafür parat? Ohne meinen Mona kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber was, wenn Sie durch ein seltenes temporales Ereignis in eine alternative Vergangenheit geschleudert wurden? Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ein neuer Zeitsprung bevorstand und ich einen Außerirdischen namens Tress überwältigen wollte. Er oder sie war mit einem, wie hieß es noch, Chronotonenborger... Ein Bugierer? Ja, das war's. Tress schoss damit und ich wachte in meinem Bett auf. Meinst du, ich bin in einer Paralleldimension gelandet? Das oder in einer Zeitlinie, wie sie verlaufen wäre, wenn sie nicht mit mir unterwegs gewesen wären. In dem Fall würde das auch das Verschwinden ihres Armes erklären. Möglicherweise sind sie nur eine materielle Projektion. Da ihr Körper nicht zweimal am selben Ort zur gleichen Zeit existieren kann, löst sich die Projektion langsam auf. Heißt das, dass ich verschwinden werde? Wenn wir nicht herausfinden, was sie hierher gebracht hat? Sehr wahrscheinlich. Wir müssen die Kontinuität der Geschichte wiederherstellen. Wie wollen Sie das denn anstellen? Das weiß ich noch nicht. Aber so oder so bräuchte ich meinen Mona dafür. Ich denke doch, dass die Polizei es nun hat. Also, das ist mir etwas peinlich, weil... Sag bloß, du hast es schon wieder verloren. Man sollte dir das Teil annähen. Leider ja. Als sich im CERN plötzlich die Ereignisse überschlugen, muss es mir aus der Tasche gefallen sein. Dann müssen wir zurück und es suchen. Außerdem ist es mit dem Projektor verbunden, der mein Aussehen tarnt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn... Die Zeit ist um. Wachtmeister Dijon lässt ausrichten, dass sie sich mit ihr auf dem Châtelain-Friedhof treffen sollen. Der Richter hat die Exhumierung ja flott angeordnet. Werden Sie mich hier rausholen? Ja, ich hoffe es. So, und du kommst wieder in deine Zelle. Und? Welchen Eindruck hast du nun? Deine Story klingt immer noch total irre. Aber ich glaube dir langsam. Und wenn Pulgers Theorie zutrifft, weiß ich schon, was uns auf dem Friedhof erwarten wird. Frau Wachtmeister, wir sind soweit. Ich mache den Sarg jetzt auf. Der sieht aus. Ja, kein schöner Anblick. Mr. Mackenzies Leiche liegt vor mir im Sarg. Okay. Gibt es etwas, das Sie mir dazu sagen möchten? Ich weiß nicht. Wer sind Sie wirklich? Hören Sie, ich bin Sean Mackenzie. Der Kerl, der sieht aus wie ich, aber... Oder Sie sehen aus wie das Opfer und tischen mir nur halbgare Lügen auf. Ich sage die Wahrheit. Das behaupten Sie alle, bis Sie einen Fehler machen. Und Sie machen alle Fehler, früher oder später. Also, wenn es hilft, Sean ist mein bester Freund. Wir kennen uns seit Jahren. Ich glaube ihm, er ist der echte Sean. Nichts für ungut, aber Sie könnten ebenfalls involviert sein, Professor. Bis wir das Ergebnis der DNA-Analyse haben, verlassen Sie nicht die Stadt und halten sich für weitere Rückfragen bereit. Geht in Ordnung. Das war keine Bitte, Mr. Mackenzie. Das war keine Bitte, Mr. Mackenzie. Die Leiche lag, wie zu erwarten, im Sarg. Soll ich schon mal Platz in der Zelle schaffen? Negativ. Alles, was wir haben, sind Vermutungen. Es wäre riskant, den Sack zuzumachen, bevor wir handfeste Beweise haben. Ja, Sie haben doch mitgehört, worüber diese Kerle gesprochen haben. Die stecken bis zum Hals damit drin. Aber nicht zwingend so, wie Sie denken. Oh, Sie glauben doch nicht diesen Zeitreisequatsch. Das ist doch geisteskrankes Gewäsch. Natürlich nicht. Aber denken Sie an den verschwundenen Arm. Irgendetwas Seltsames geht am CERN vor sich. Was schlagen Sie vor? Machen Sie dem Labor Druck. Ich will die Analyse so schnell wie möglich. Die werden Sie wegen der Nachtschicht hassen. Damit kann ich gut leben. Vor morgen Abend werden wir aber kein Ergebnis haben. Ach, das dauert mir zu lange. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wie wir die Ermittlung etwas beschleunigen können. Ist er wieder da? Ja, ich kann deinen Kopf wieder sehen. Mann, oh Mann. Es wird schlimmer, oder? Bitte mach mir Hoffnung. Aber so oder so sollten wir uns beeilen. Langsam weiß ich nicht mehr, wo wir suchen sollen. Das Mona muss doch irgendwo hier im Sicherheitstrakt liegen. Sobald wir es haben, werden wir einen Plan austüfteln, wie wir Dulga befreien können. Ein Ausbruch? Bist du wahnsinnig? Ohne Dulga ist das Gerät nutzlos. Oh, hallo Herr Professor. Winter. Und der Herr der Papierkörbe ist auch dabei. Hat denn unser EDV-Kasper nicht irgendwo außerhalb des CERNs was zu tun? Ein PC auf dem Meeresgrund installieren vielleicht? Sie wiedersehen zu müssen, ist das Schlimmste am Nicht-Tot-Sein. Was schleichen Sie eigentlich schon seit Stunden hier herum? Wir suchen ein Gerät, das... Hey, vielleicht haben Sie es ja gesehen. JD. Komm schon, was haben wir zu verlieren? Zeig den beiden mal die Zeichnung, die du gemacht hast. Ja, hier. Es hat etwa die Größe eines Smartphones. Nein, noch nie gesehen. Das ist ja... Woher wissen Sie hiervon? Sie kennen es? Ja, ich forsche seit Jahren an einem Gerät, das ich auf einer Reise gefunden habe. Es sieht exakt so aus. Okay, jetzt haben Sie meine volle Aufmerksamkeit. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, habe ich auch das andere Gerät gefunden. Es lag in der Nähe meines Labors herum. Und das sagen Sie uns jetzt? Woher hätte ich denn wissen sollen, dass das den großen John Doe interessieren könnte? Ich wäre natürlich sofort zu Ihnen gekommen und hätte meine Aufwartung gemacht. Als ob man mehr als 2 Gehirnzellen bräuchte, um den Leichenfund und das Gerät in einen Zusammenhang zu bringen. Wie auch immer. Könnten Sie uns bitte das Gerät zeigen, Herr Professor? Es ist sehr wichtig. Selbstverständlich. Folgen Sie mir. Professor, können Sie mir etwas zur Geschichte des ersten Geräts sagen? Darum kursieren hauptsächlich obskure Gerüchte und Vermutungen. Legen Sie ruhig los. Ich bin da vollkommen unvoreingenommen. Merkwürdigerweise taucht das Gerät zum ersten Mal im 19. Jahrhundert auf. Scheinbar wurde es in den Wirren der Französischen Revolution im Grab von Michel de Nostredame gefunden. Aha, der Wahrsager? Im Zuge der Revolution hat man das Grab geschändet und seine Knochen wurden verstreut. Danach muss das Gerät von Privatsammlung zu Privatsammlung gewandert sein. Etwa um 2000 herum tauchte es in New York auf. 99. Bitte? Ach, nichts weiter. Fahren Sie doch bitte fort, Professor. Nun, ein gewisser Herr Schmidt hat danach das Gerät erworben und kurze Zeit später dem CERN-Institut zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Sie erwähnten aber, es auf einer Reise gefunden zu haben. Ach so, das war damals im Nahen Osten. Es war so sehr zerstört, dass kaum etwas damit anzufangen war. 2002 meldete sich der Direktor dann bei mir, um mir von der Spende zu berichten. Wir kannten uns schon lange und er wusste von meiner Vorgeschichte. Interessant. Also sind es schon 3 Monats. Wer ist denn dieser Schmidt? Dazu konnte ich nichts weiter in Erfahrung bringen. So, da sind wir. Das hier sind die Geräte, an denen ich derzeit forsche. Das hier ist definitiv Dulgas Mona. Wessen? Das Display ist tot. Ach ja, ich habe vorhin die Energiezelle zu Forschungszwecken entnommen. Sie haben was? Nun ja, ich versuche hinter die Funktionsweise der Batterie zu kommen. Zumindest glaube ich, dass es eine ist. Hey, was erlauben Sie sich? Das hier gehört nicht Ihnen. John, komm mit mir. Sean, was ist denn? Mr. McKenzie! Der hat sie nicht mehr alle. Wohin willst du denn? Zur Polizei. Wir holen Dulga da raus. Was hast du denn auf einmal? Winters Gerät gehörte Dulgas Vater. Er war Nostradamus? Mehr oder weniger. Wir hatten uns immer gefragt, wie es nach New York kam und was danach damit geschah. Wer ist bloß dieser Mr. Schmidt? Ja, selbst wenn. Was willst du denn jetzt auf einmal bei der Polizei? Verstehst du denn nicht? Winter hat das Mona abgeschaltet, als er den Akku entfernte. Dadurch fällt auch Dulgas Tarnfeldgenerator aus. Smith. Ja. Ja. Ja. Okay. Hallo. Bitte rufen Sie Mrs. X an. Sie soll sofort herkommen. Ja, ich weiß, dass Sie sie nicht mögen. Sagen Sie ihr, dass es dringend ist. Ihr letzter Auftrag ist noch nicht beendet. Komm schon, JD, tritt auf die Tube. Ich fahre schon schneller als erlaubt, aber bei dem Verkehr geht's nur mit Blaulicht schneller. Deine Hand ist weg. Die kommt gleich wieder. Achte lieber auf den Verkehr. Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Presse. Wir kommen zu spät. Ist das ein Übertragungswagen? Das ist das Mindeste, das aufgeboten werden sollte, wenn sich der Menschheit der erste Außerirdische präsentiert. Warte. Herr Koppere! Sie? Was ist das für ein Ding? Bitte? Na, Ihr blauer Freund. Reden Sie nicht in Rätseln, guter Mann. Was ist denn passiert? Wir wollten gerade diesen Herrn Dulger in eine andere Zelle verlegen, als er plötzlich die Farbe wechselte und sich in ein Alien verwandelte. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Der Kerl hat unsere Verwirrung genutzt und ist stiften gegangen. Und dann hatten Sie nichts Besseres zu tun, als erstmal die Journalien herzubestellen und in Seelenruhe abzuwarten? Presse, Aasgeier. Es war pures Pech, dass die wegen einer Restauranteröffnung und seinem Fernsehkoch schon in der Nähe waren. Dieses Pack steht uns nur in den Füßen rum. Oh Mann. Bullen. Hey, warten Sie gefälligst. Hey! Na, das lief ja wie am Schnürchen. Finden Sie? Es war nicht mit eingeplant, dass die Presse hier auftauchen oder sich der Verdächtige in einen Alien verwandeln sollte. So wirkt die Flucht doch gleich viel glaubhafter als das, was wir ursprünglich geplant hatten. Pah, glauben Sie, dass McKenzie seinen Freund finden wird? Todsicher. Und dann werden wir herausfinden, was am CERN gespielt wird. USA verschieben Raketentest. Dadurch solle verhindert werden, dass der Test missverstanden werde. Finanzkrise in Portugal. Ein Sprecher erklärt. Befinden wir uns vor der Polizeidienststelle in Genf, wo es vor etwa einer halben Stunde zu einem merkwürdigen Ereignis kam. Scheinbar befand sich ein Mann in Verkleidung in Gewahrsam der Beamten, konnte ihnen jedoch entkommen. Augenzeugen behaupten steif und fest, dass es sich bei dem Mann um einen Außerirdischen gehandelt habe. Hauptmann Fischer hat zu den Ereignissen noch keine Stimme. Smith. Ja, ich sehe es auch gerade. Unser Informant am CERN hatte wohl doch recht. Sofort. Ich kümmere mich darum. Miss X. Ja? Warum kann ich im TV hinter der Journalistin einen Mann sehen, der mit einem Polizisten spricht und aussieht wie der Mann, den Sie angeblich im CERN ausschalten mussten? Der Mann im CERN ist definitiv tot. Sie haben es mit keinem Amateur zu tun, Smith. Vielleicht hat er einen Zwillingsbruder. Er sieht ziemlich besorgt aus. Dann seien Sie doch so gut und gewähren Sie ihm sicherheitshalber einen Quantum-Trost. Bleibt 9. Das Wetter im Süden dichte Wolken und örtlich Schnee. We'll be right back. ruhiger. Hey, hier drüben. Ein Glück, dass Sie mich gefunden haben. Wir suchen schon seit Stunden. Ein Wunder, dass Sie so lange der Polizei entgehen konnten. Hey, du bist dir die Handschellen losgeworden. Ich bin nicht so wehrlos, wie Sie vielleicht glauben mögen. Haben Sie meinen Mona dabei? Hier. Dem Chronotonregulator sei Dank. Als der Tarnfeldgenerator ausfiel, dachte ich schon, es wäre um mich geschehen. Seien Sie froh, dass man auf der Erde für gewöhnlich nicht erwartet, einen Alien zu begegnen. Mr. McKenzie, Sie waren kurz zur Gänze verschwunden. Das passiert mittlerweile in immer kürzeren Abständen. Mal sehen, was mein Mona dazu sagt. Und? Wie ich vermutet hatte. Warum auch immer Sie in Ihrer eigenen Vergangenheit gelandet sind, Ihr Körper beginnt zu dematerialisieren. Im Sarg lag übrigens die Leiche meines zweiten Ichs. Das bestätigt meine Paradoxon-Theorie. Was mich wundert ist, dass ich nie gestorben bin. Heute ist exakt der Tag, an dem ich in meiner Zeitlinie zum allerersten Mal durch die Zeit gereist bin. Es handelt sich bei dieser Zeitlinie allerdings nicht um eine Alternative. Der einzige Fremdkörper, der nicht hierher gehört, sind Sie. Aber wie sonst soll ich denn erst hier gelandet sein, wenn nicht... Moment mal! Ja? Wir haben uns immer gefragt, wie es zum Unfall mit dem Hadron-Kollidierer kommen konnte. Nun, was ist, wenn es gar kein Unfall war? Wie meinst du das denn? Was, wenn wir es sind, die meine Zeitreise auslösen werden? Das wäre... aber das Risiko, das wir dabei eingehen würden. Was soll denn schon passieren, außer einem totalen Neustart der Realität? Zieh einfach vom Universum ein Image, dann sollte alles Roger sein. Haha, bleiben Sie mal ernst. Dulga, das ganze Gequatsche über das Ende des Universums hatten wir doch schon wie oft. Die Frage ist doch eher, ob du meine Zeitreise initiieren kannst. Theoretisch ginge das schon. Und praktisch? Ja, ich denke schon, dass ich dazu in der Lage wäre. Aber was ist mit den Folgen? Sie würden mindestens Ihr Gedächtnis verlieren. Im Angesicht der totalen Auslöschung kann ich damit leben. Und wir anderen? Was ist mit uns? Das Gefüge der Realität, in der wir uns befinden, würde kollabieren. Niemand würde mehr von dieser Zeitlinie wissen. Aber dann könnten viele Dinge geschehen. Ich habe keine Erfahrungswerte im Auslöschen einer Zeitlinie, in der ich mich selber befinde. Ich korrigiere sonst nur. Was ist denn, wenn wir lediglich den Mord verhindern? Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wir wissen nur sicher von zwei Zeitlinien. Die, die wir aktuell erleben und die, die ich kenne. Alles andere ist von den Folgen her nicht abzuschätzen. Also müssen wir den Mord verhindern und meine Zeitreise auslösen. Aber wenn ich eurer Logik soweit folge, müssten wir uns doch dann ins nächste Paradoxon begeben, oder nicht? Wieso? Wenn man in die Vergangenheit reist, um ein Ereignis zu verhindern, das der Anlass zur Reise war, eliminiert man dadurch den kausalen Zusammenhang. Mist! Daran hatte ich gar nicht gedacht. Daran scheitern doch die meisten Hollywood-Produktionen zu diesem Thema. Vielleicht funktioniert es ja doch. Wie denn das? Nun, die Zeit ist für mein Volk nicht linear. Für sie mag sie sich nur in eine Richtung entwickeln. Wir aber sehen die Zeit als einen vielverzweigten Pfad. Gestern ist heute, war morgen, schon letzte Woche. Es fällt mir schwer, es in einer Sprache zu beschreiben, die keine adäquate Begriffe dafür kennt. Ich könnte am Kollidierer ein Gerät anbringen, das einen Spalt im Realitätsgefüge öffnet. Dann würde Mr. McKenzie aber in einer anderen Zeit feststecken. Das wäre okay. Schließlich ist es mir genau so passiert. Aber müssten Sie sich nicht auch so wie Sean auflösen, wenn Sie derart Ihre Vergangenheit verändern? Auch ich kann nicht zweimal im selben Kontinuum existieren, ohne dass es zu einer rekursiven Zeitstromkonvergenz kommt. Würde sich diese nicht auflösen, wären wir in einer Ereignisschleife gefangen. Der einzige Grund, warum es funktionieren könnte, wäre, weil ich ein Revisor bin. Dann würde dieser Körper zwar verschwinden, aber das ist verschmerzbar, weil er dann auch zweimal existieren wird. Ich hätte allerdings ebenfalls keine Erinnerung hieran. Keine Sorge. Es wird funktionieren, weil es schon immer funktioniert hat. Okay, gehen wir davon aus, dass es möglich ist. In dem Fall erscheint mir die Reihenfolge unseres weiteren Vorgehens wichtig zu sein. Inwiefern? Überleg doch mal. Wenn wir zuerst den Mord verhindern, verpufft der kausale Ereignishorizont für diese Zeitlinie sofort. Wenn wir allerdings zuerst den Kollidierer für heute manipulieren und dann erst den Mord in der letzten Woche, sollte es klappen. Wow. Sie haben recht. Okay, ich glaube euch jetzt mal, ohne genau zu kapieren, wieso, weshalb und warum. Klingt jedenfalls, als hätten wir einen Plan. Nun müssten wir nur noch herausfinden, wer dich letzte Woche kalt gemacht hat. Ich denke, die Antworten sollten wir dort finden, wo alles begann. Am CERN. Installieren dieses Gerät vor genau einer Woche am Kollidierer. Tags zuvor war noch eine Wartung. Und danach ist riskant, weil hier nach dem Mord jeder schief angeschaut wird. Viel früher ist aber auch schlecht, weil dann die Gefahr größer wird, dass es entdeckt wird. In dem Fall brauche ich eine Verkleidung. Ich habe letzte Woche im CERN ermittelt und sollte auf jeden Fall verhindern, mir selber über den Weg zu laufen. Das könnte unangenehme Konsequenzen haben. Das sollte kein Problem sein. Nanu, das Pförtnerhäuschen ist ja leer. Wo ist denn Jacques? Hat er keinen Dienst? Da kann ja jeder kommen und gehen, wann er will. Hey, Hubert, weißt du, wo Jacques ist? Nein, ich suche den Kerl auch schon die ganze Zeit. Was zum Teufel? Wer? Schüsse, Deckung! Schnell rein! Wir müssen uns irgendwo verstecken und die Polizei rufen. Nee. Mein Arbeitsraum ist in der Nähe. Da nichts wie hin. Warum schießt man auf uns? Na, komm schon. Okay. Geschafft! Rein mit euch, los! Die wichtigere Frage ist doch, wer da schießt? Glaubst du etwa? Wer sonst? Das muss derselbe Mistkerl sein, der mein anderes Ich niedergestreckt hat. Das glaube ich nicht. Seht euch das an. Ich glaube es nicht. Sean, kommt dir dieser Kittel nicht auch bekannt vor? Das ist doch der Kittel, den der Unbekannte im Überwachungsvideo getragen hat. Und darunter die Tatwaffe. Es gibt viele Rohrzangen. Erinner dich an das Foto. Es ist dieselbe Rohrzange wie die, die uns Frau Wachtmeister gezeigt hat. Ich glaube, da klebt noch Blut dran. Über. Gibt es da etwas, das du uns sagen willst? Ich habe das noch nie gesehen. Genau. Und kein Politiker der Welt ist korrupt. Verarschen kann mich alleine. Na, ich weiß nicht. Es war diese Frau, X. Welche Frau? Reden Sie nicht in Hieroglyphen. Nun, ich kenne sie nur als X. Sie wollte Zugang zu den Servern im Institut. War auf irgendwelche Daten aus, das weiß sie nicht. Sie trug an den Tag wegen Malarbeiten einen alten, ausrangierten Laborkittel. Und warum hatten Sie eine Rohrzange bei sich? Na, schon vergessen? Ich bin Hausmeister. Ich trage fast immer irgendwelche Werkzeuge mit mir herum. Jedenfalls hat uns Mackenzie beobachtet und ist uns gefolgt. X bemerkte das, nahm mir die Zange ab und zog sie ihm bei passender Gelegenheit über den Schädel. Warum, Hubert? Geld natürlich. Ich habe Schulden. Monsieur Cassel, wären Sie bitte so freundlich? Hubert, geh von der Tür weg. Zu spät. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Vielen Dank, Monsieur Cassel. Wenn Sie nur noch zur Seite treten würden, ich bevorzuge ein freies Schussfeld. Natürlich. Und nun zu Ihnen, meine Herren. Ich hatte gehofft, Mr. Mackenzie alleine anzutreffen. Ich fürchte, Sie haben das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. In die Uhrenhauptstadt des Planeten zu reisen, hätte mir als Revisor von Anfang an als böses Omen erscheinen müssen. Wie bitte? Ach, nur Galgenhumor. Ja! Was? Jade? Worauf wartet ihr noch? Lauf! Komm! Seit wann kann Jade Karate? Was weiß ich? Ist mir auch jetzt egal. Wir brauchen ein neues Versteck. Winters Büro ist da vorne. Schnell zum Telefon. Scheiß auf das Telefon. Wir können uns jetzt nur noch retten, indem wir schleunigst den Plan umsetzen. Hier, Dulga, zieh Winters Klamotten an. Mantel, Lesebrille und Hut? Was soll das denn für eine Verkleidung sein? Mach hin. Bei Clark Kent hat's auch funktioniert. Seltsam. Ich glaube, ich bin letzte Woche im CERN einem Mann über den Weg gelaufen, der genau so gekleidet war. Das warst bestimmt du. Ha! Siehst du? Der Plan wird funktionieren, weil er schon immer funktioniert hat. Was sollen wir denn mit Hubert machen? Ich werde niemanden töten, falls das ihr Plan sein sollte. Das wird nicht nötig sein. In meiner Zeitlinie ist Hubert vor einem halben Jahr plötzlich verschwunden. Bring ihn einfach in eine andere Zeit, in der er keinen Schaden anrichten kann. Das würde gehen. Eins noch, bevor du startest. Ich habe etwas Wichtiges wegen Adax Mona herausgefunden. Sparen Sie sich die Mühe. Ich würde das mit Abschluss der Mission doch eh wieder vergessen. Dann schreibe ich es mir halt als Notiz auf einen Zettel. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, Mr. McKenzie. Leben Sie wohl. Oder bis gleich. Wer weiß. Was geht hier vor? Mr. Tennant? Sie? Ich heiße nicht Tennant. Aber Sie sehen noch so jung aus. Wie damals als... Winter. Sie haben ihn einfach in den Kopf geschossen. Wo ist der andere hin? Außerhalb ihrer Reichweite. Und Jade? Dieses Miststück hat mir einen guten Kampf geliefert. Aber ich war die Bessere. Sie Elendes. Oh, mitten in den Bauch. Ein langsamer Tod. Aber dieses Mal werde ich sicher gehen. Was war das? Komm schon, Dulga. Du schaffst das. Was war das? Warum konnte ich sie gerade nicht mehr sehen? Du schaffst es. Stirb mir jetzt nicht so einfach weg. Was geht hier vor sich? Polizei! Waffe weg und Hände hoch! Und das Ganze schön langsam. Niemals! Ich... Das ist vielleicht eine elende Sauerei hier. Mr. McKenzie, hören Sie mich? Dulga. Gehen Sie lieber weg von ihm. Dulga. Er glüht ja wie eine Lampe. Er hat es geschafft. Du hast es geschafft, du alter Teufelskampf. Polizei! Warte weg vom Hände hoch! Er glüht ja wie eine Lampe. Mr. McKenzie! Glücksgefühle und Schmerzen durchfluteten meinen Körper zu gleichen Teilen. Irritiert warf ich einen Blick auf meinen Bauch, von wo die Schmerzen zu kommen schienen. Doch ich war unversehrt. Die Pein ließ plötzlich nach. Und warum war ich nur so euphorisch? Ach ja, Ich hatte die Adresse besiegt und mit mir in den Zeitstrudel des Vortex gerissen. Ich konnte die Kreatur nicht mehr sehen, aber das war egal. Friedliche Dunkelheit umfing mich und ich war zufrieden. Für den Moment genügte mir das. Mit einem Mal sah ich die Erde wie damals bei meiner ersten Zeitreise. Epochen wirbelten durcheinander und Kontinente verschoben sich in Sekundenbruchteilen. Aus dem Urkontinent Pangea formten sich die Landmassen, wie ich sie von aktuellen Karten erkannte. Dann überlagerten sie sich. Aus einer Erde bildeten sich zwei, dann vier. Nun waren es schon 8 Erden auf einmal. Es war, als beobachtete ich eine Eizelle, die sich immer wieder teilte. Doch dann stürzten die sich vermehrenden Erden auf einen Punkt zusammen, vergingen in einem grellen Lichtblitz und ich wurde hinfortgerissen. Er ist weg, Vater. Sean ist weg. Weg! Von wem sprichst du, Sohn? Na, von... wem denn? Irgendwie habe ich den Faden verloren. Ach ja, Sean. Sean McKenzie. Seltsam. Ich hatte für einen kurzen Augenblick alle Erinnerungen an ihn verloren. Aber wie konnte das... Er ist bewusstlos. Laut meinem Mona ist er unverletzt. Aber die Temporalsingularität ist schwächer geworden. Was auch immer ihn hier fixiert, hat nachgelassen. Sohn, was meinte Sean damit, als er sagte, dass er noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen hätte? Ich habe diesen Dickschäden zum ersten Mal 1967 in Arizona getroffen. Das war in einer US-Militärbasis. Dann sah ich ihn 1914 in Sarajevo wieder. Für ihn war es allerdings die erste Begegnung mit mir. Plötzlich tauchte er dann in den Hallen der Zeit auf, als ich mit Supervo Tragan sprach. Du kannst dir ja den Schock vorstellen, als eine fremde Spezies das Heiligtum entweihte. Ihr habt sein Gedächtnis gelöscht, oder? Ja, aber während der Prozedur verschwand er wieder. Zum Glück hatte ich ihm zuvor einen Peilsender zugesteckt. Seit New York 1999 sind wir gemeinsam unterwegs und... Du solltest sicherstellen, dass er sich nicht mehr erinnert. Ja. Er hat sein Gedächtnis wieder zurückerlangt, nicht wahr, Sohn? Ja. Was gedenkst du nun zu tun? Gar nichts. Der Supervo muss es nicht wissen. Es war von Anfang an falsch, ihm das anzutun. Seitdem ich der Kongregation diene, war es das erste Mal, dass ich nicht alleine war. Er wurde zu einem Freund, den einzigen, den ich habe. Du hast das Richtige getan. Ich bin stolz auf dich, Dulga. Aber sprich mit niemandem darüber, denn wenn das Geheimnis nicht gewahrt wird... Oh, er wacht auf. Boah, ich glaube, der letzte Trip muss schlecht gewesen sein. Oh. Sean, du lebst! Au! Ja, fühlt sich ganz genau so an. Es tut mir leid, dass wir dein Gedächtnis... Ach, schwamm drüber. Aus irgendeinem Grund bin ich dir nicht mehr böse. Im Gegenteil, ich bin dir sogar dankbar. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Wo waren sie denn? Wie ich sehe, haben sie wieder Kleidung des 21. Jahrhunderts an. Tatsächlich. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Aber im Grunde interessiert mich das auch nur peripher. Darf ich fragen, was? Als ich im Vortex war, habe ich etwas gesehen. Ich glaube, es war die Zukunft. Was denn? Ich habe gesehen, wie die Erde vernichtet wird. Sie hörten die 5. Folge von Timeshift. Unsere Sprecher waren Lars Konrad, Jens Ewald, Alexander Linz, Bernhard Schlags, Katja Linz, Martin Becker, Andreas Pohl, Sebastian Breit, Valerie Melini, Frank Schmidt, Mika Wanner, Daniel Birkholz, Elisabeth Adix, Günther Jacobi, Sebastian Gleis und Peter Ruprecht. Drehbuch Lars Konrad. Musik Bernhard Schlags, Lars Konrad und Erwin Spielvogel. Final Cut und Sounddesign Erwin Spielvogel vom Estum Studio Krumbach. Regie Bernhard Schlags und Lars Konrad.